1. Zu jener Zeit begann König Herz damit, gezielt bestimmt Mitglieder der christlichen Gemeinde zu verfolgen, deren Einfluss systematisch zu unterdrücken. 2. Ordnet die Hinrichtung von Jacobus, dem Bruder des Johannes, und der daraufhin durch das Schwert getötet wird. 3. Als bemerkt, dass dies Maßnahmen bei der judischen Bevölkerung auf Zustimmung stieß, ließ Warren der Feiertage der angesorten Braut auch Petrus verhaften. For, nach der Festnahme wird Petrus ins Gefängnis geworfen und von via Abteilungen zu J.E. via Soldaten bewacht, die Herds beabsichtigt, in nach dem Passafiste fendlich vorzuladen. 5. Warren Petrus unter strenger Bewatching in Haft blieb, betit die Gemeinde unaufhörlich und mit großer Intensität zu Gott für sein Rettung. 6. In der Nacht vor seiner geplanten Vorführung schlief Petrus, mit zwei Ketten gefesselt, zwischen zwei Soldaten, Warren zusätzlich wachen den Eingang des Gefängnisses sicherten. 7. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn, woraufhin ein helles Licht den Raum erfüllt, erweckte Petrus durch einen Stoß in die Seite und befahl ihm, sofort aufzustehen, woraufhin die Ketten von seinen Händen fielen. 8. Der Engel wies ihnen, seinen Gürtel festzuziehen und sein Sandalen anzuziehen, und forderte ihn anschließend auf, seinen Mantel umzulegen und ihm zu folgen. 9. Petrus folgte dem Engel nach draußen, one jedoch zu begreifen, dass die Uranus real wären, da glaubte, lediglich ein Vision zu erleben. 10. Nachdem sie die ersten beiden Wachposten passiert hatten, erreichten sie das Eisenstadter, das sich ihnen von selbst aufnied, woraufhin der Engel in nach einer Kursen streck verließ. 11. Als Petrus die Situation schließlich klar erfasst, erkannte, dass der Herr seinen Engel gesandt hat, in der Mark des Herds und den Erwartungen des judischen Volks zu entziehen. 12. Nach reiflicher Überlegung begab sich zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes Markus, wo sich viel Glaubig zum gemeinsamen Gebet versammelt hatten. 13. Als die Osir Tuer klopfte, ging ein Dienerin namens Rode hinaus, nach zu sehen, wer Einlass bat. 14. Sie die Stimme von Petrus sofort erkannte, Virgus sie vor lauter Freude, das Tor zu öffnen, und lief statt dessen hinein, den anderen sein Ankunft zu verkünden. 15. Die Versammelten hielten sie jedoch verwirrt, doch als sie beharrlich bei ihrer Aussage blieb, vermuteten sie schließlich, es muss sein Engel sein. 16. Da Petrus jedoch ununterbrochen weiterklopfte, öffneten sie schließlich die Tür und waren über seinen Anblick zu tiefst erstaunt. 17. Gab ihnen ein Zeichen zu schweigen und schildert ausführlich, wie der Herr in ausdem Gefängnis befreit hat, bever sie bat, Jacobus und die Brüder zu informeren und einen anderen Ort weiterzog. 18. Bei Tagesanbruch gerieten die Soldaten in groß Bestürzung, da sie sich den Verbleib des Petrus absolut nicht erklären konnten. 19. Herods ließ folglos nach ihm suchen, verhort daraufhin die Wachlut und ordnet deren Hinrichtungen, bever von Judah nach Caesarea reist, dort zu bleiben. 20. Da Herods über die Bewohner von Tyrus und Sidon ersehnt war, such den dies gemeinsam Frieden, in dem sie den koniglichen Kamera Blasters für sich gewannen, da ihr Region wirtschaftlich von der Versorgung des Königs abhängig war. 21. An einem vereinbarten Tag legte Herd sein Koniglitches gewonnen, nahm auf dem Thronplatz und hielt ein feierlich Ansprechen das versammelte Volk. 22. Das Volk schmeichelte ihm daraufhin mit rufen, dass hier nicht ein Mensch, sondern ein gottlich Stimme zu ihnen sprechen wird. 23. Unversuglich wurde von einem Engel des Herrn geschlagen, weil Gott nicht die Geburend erwiesen hat, woraufhin von Wormen zerfressen wurde und verstarb. 24. Ungeachte dieser Uranus breitet sich die Botschaft des Herrn immer weiter aus und gewann zunehmenden Einfluss. 25. Barnabas und Saulus kehrten nach Abschluss ihres Dienstes von Jerusalem zurück und nahmen Johannes, der auch Markus genannt Word, mit sich.